Kundgabe 1107, empfangen durch Bertha Dudde am 23.09.1939. Neues geistiges Reich. Prophet. Neues Geschlecht. In einer völlig neuen Geistesrichtung wird die Menschheit ihr wahres Heil erkennen müssen. Und sie wird laut bezeugen, dass nur diese ihre Rettung war, aus aller Not. Ein gequältes, von allerlei Drangsal heimgesuchtes Geschlecht kann sich selbst erlösen aus größter irdischer Qual durch die Umgestaltung seines innersten Wesens, durch ein bewusstes Arbeiten am Seelenleben. Und es zieht eine Veredlung in solcher Weise auch eine Verbesserung der irdischen Lage nach sich. Nur der Tiefstand in geistiger Beziehung ist die Ursache aller körperlichen Plagen. Und somit sind letztere behoben, sobald sich der Mensch geistig bemüht, den Anforderungen des göttlichen Willens gerecht zu werden. Es wirkt sich die geistige Umnachtung der Menschen so furchtbar aus, es gehen zahllose Seelen dem Verderben entgegen und können anders nicht gerettet werden, als durch ein überaus schweres Erdenleben. Und in dieser Not der Seele lässet der Herr einen Mann erstehen, dessen Geist voll des Gottesgeistes ist. Er wird reden von Gott in solcher Art, dass aufatmet, wer ihn als Befreier des Geistes, unzähliger Irrender erkennen wird. Es wird ein Kampf sein gegen ihn, doch sein Wort und die Macht seines Wortes schlagen den Feind nieder. Er wird ringen um die Seelen, er wird von der Liebe predigen und er wird die Herzen entflammen und sie anspornen zu geistiger Mitarbeit. Er wird den Menschen bieten die reinste göttliche Lehre und es wird erkennen den Geist, der aus ihm spricht, ein jeder, der willig ist, das Rechte zu tun. Er wird nicht fürchten irdische Macht und auch keineswegs Gewalt ausüben, sondern in größter Geduld und Liebe den Menschen nahelegen ihren falschen Lebenswandel, ihre Weltsucht und ihren Untergang. Und sie werden sein Wort vernehmen und sich daran aufrichten. Sie werden in sich gehen und die Wahrheit seiner Worte erkennen. Sie werden ihn schützen wollen, den man verfolgen wird. Und es werden sich bald zwei Parteien bilden und gegeneinander streiten. Und der Herr wird denen große Kraft verleihen, die für ihn sind, und die Macht derer wird abnehmen, die wider ihn ziehen. Und also beginnet das neue Reich. Und gesegnet, wer der inneren Stimme Gehör schenket und eintritt für das, was er in sich vernimmt. Gesegnet, wer sich dem Heer, dieser Streiter für Gott anschließt und wieder die Welt des Widersachers zieht. Und es wird befreit aufatmen die gequälte Seele, dass ihr Rettung wurde in letzter Stunde. Und ein neues Zeitalter wird anbrechen. Es wird der äußere Schein, Glanz und Pracht der Welt nicht mehr so begehrt werden wie ehedem. Es wird der Mensch trachten nach seelischer Reife. Er wird streben nach geistigem Reichtum. Und sein Verlangen wird gerichtet sein nach Gaben von oben, welche die Welt nicht bieten kann. Und es wird hervorgehen aus dieser Zeit ein neues Geschlecht. Und dieses wird der Träger sein des wahren Christentums. Es wird leben in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Es wird erkennen die Bestimmung des Menschen und also bewusst arbeiten an der Vollendung. Es wird die Seele sich mit dem Geist vereinen und den Anschluss an Gott als Vater und Schöpfer aller Dinge finden, um vereint zu sein mit ihm bis in alle Ewigkeit. Amen.